Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App. Und zwar der App HelloFresh, frische Zutaten und leckere Rezepte. Gratis App, Universal App, Apple Watch App möglich, 77,7 MB groß, Versionsnummer 1.5.1 liegt vor. Deutsch, Englisch, Niederländisch sind die Sprachen, die unterstützt werden, erfordert iOS 8.4 oder neuer und hat bei 429 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese mal die Beschreibung vor. Jede Woche liefert die HelloFresh eine Box voller leckerer Rezepte und den genau passenden frischen Zutaten, die du brauchst, um es zu Hause zu kochen. Ausgewogen kochen war noch nie so einfach. Denn wir von HelloFresh wollen die Welt verändern. Im Ernst, Stück für Stück die Welt ein wenig besser machen und vielen Menschen den Zugang zu Rezepten geben, um selbst zu kochen und den Umgang mit frischen Zutaten für sich zu entdecken. Denn wir glauben, in jedem von uns steckt ein kleiner Koch. In unserer App findest du tausende von leckeren Rezepten, die du entdecken, sortieren, als Favoriten speichern, bewerten und mit deiner Familie und deinen Freunden teilen kannst. Neben Kochvideos mit Tipps und Tricks auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die dir helfen, die Rezepte zuzubereiten. Einen flexiblen Online-Bereich, wo du ganz einfach deine Mahlzeiten aussuchen oder deine Auftragseinstellung jederzeit ändern kannst. Wieso HelloFresh dein Leben genussvoller machen wird. Wir kreieren aufregende Rezepte. Jede Woche entwickeln unsere Ernährungsexperten aufregende Rezepte, die einfach zuzubereiten sind. Unsere Mahlzeiten sind vielfältig und trotzdem einfach. Dabei achten wir auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Wir übernehmen den Einkauf für dich. Hast du keine Lust, deine Zeit mit Einkaufsstress zu verlieren? Wir nehmen dir alles ab. Anfangen vom Erstellen und Planen der Mahlzeiten über den Einkauf bis hin zur Lieferung der portionierten Zutaten direkt vor deine Haustür. Kostenlose Lieferung. Wir liefern dir alles direkt vor die Haustür. Du kochst eine leckere Mahlzeit bei dir zu Hause. Für unsere schnellen und einfachen Rezepte brauchst du keine ausgefallenen Küchengeräte oder Techniken. Unser Ziel ist es, dir in kürzester Zeit zu einer ausgewogenen und leckeren Mahlzeit zu verhelfen. Und da noch kommen noch ein paar Bewertungen von Kunden. Ich muss sagen, die App ist ganz nett aufgebaut. Erst hatte ich gedacht, man hat nur Zugriff auf die Rezepte, wenn man sich zum Beispiel ein Kundenkonto anlegt, weil man kann ja passend für die Rezepte halt direkt über die App, wo dann vorportioniert ist, welche Zutaten ihr braucht, Lebensmittel bestellen. Das kostet dann natürlich Geld. Die App an sich ist allerdings, wie ich schon erwähnte, kostenfrei. Und was ich besonders wirklich cool finde, ihr habt auch so Zugriff auf die Rezepte. Und seht auch genau, was ihr braucht und könnt also auch die Rezepte oder die Zutaten für die Rezepte selber kaufen, wenn man das lieber möchte. Ansonsten hatte ich mal angefragt, ob also eine Kochbox gratis für diese App-Vorstellung mir zur Verfügung gestellt werden würde, dass leider nicht geschehen. Vielleicht werde ich also nochmal so eine Kochbox bestellen. Ich weiß es nicht genau. Ich fühle mich durchaus in der Lage, auch selber in den Laden zu gehen und tatsächlich auch selber einkaufen zu gehen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, coole App, schöne Rezepte, leckere Rezepte, jedenfalls die lecker wirken. Ladet sie einfach mal runter, ist ja kostenfrei. Verkehrt machen kann man damit also nicht so wirklich was. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.